Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht gibt bekannt. Die große Schlacht in Belgisch und Französisch Flandern geht mit der Vernichtung der dort im Kampf gestandenen englischen und französischen Armeen ihrem Ende entgegen. Seit gestern ist auch das englische Expeditionsheer in völliger Auflösung. Sein gesamtes unübersehbares Kriegsmaterial zurücklassend, flüchtet es zum Meere. Schwimmend und auf kleinen Booten versucht der Feind, die auf Rede liegenden englischen Schiffe zu erreichen, auf die sich unsere Luftwaffe, wie schon durch Sondermeldung bekannt gegeben, mit verheerender Wirkung stürzte.